Nach dem Highwayman der Herren Jennings, Nelson, Cash und Christofferson eben Judy Collins vom Album Judith von 1975, eine schöne Schnulze, The Moon is a Harsh Mistress. Bis zum Schluss der ersten Stunde jetzt aber nochmal die Fifth Dimension und Richard Harris, also zwei Acts, für die Webb selbst produziert und arrangiert hat Ende der 60er. Und die bei aller schmalzigen Opulenz, bei aller manchmal kitschigen Dramatik doch nicht nur Middle of the Road waren, eher monströs, teilweise überproduziert, etwa gleich am Ende von The Worst That Could Happen to Me, vom Album The Magic Garden der Fifth Dimension. Dieses Lied kam in der Version der Brooklyn Bridge bis auf Nummer 3 der amerikanischen Singlecharts. Danach, nach Fifth Dimension, ein weiteres Stück von Richard Harris.